Um 15.30 Uhr folgt eine Sendung der Reihe Medienkunde über das Medium Buch. Der Titel: Lesen, Motivation und Ablehnung. Um 15.50 Uhr spricht der Arzt zur Frage: Wann machst du die Hausaufgaben? Und um 16 Uhr wieder Schulfunk für alle. Und zwar mit einer Sendung über den Schriftsteller Alfred Henschke, genannt Klabund. Ich träume, dass ich längst gestorben bin. Das war die Übersicht, zuerst also unsere Sendung Einflüsse der Avantgarde im Jazz. Das ist der weltbekannte deutsche Jazz-Posaunist Albert Mangelsdorf mit seinem Solostück Do Your Own Thing. Mangelsdorf entlockt hier seinem Instrument eigenartige Klänge. Sie werden nicht nur, wie üblich, durch Anblasen der Posaune erzeugt, zum Posaunenspiel erklingen auch gesungene und gesprochene Töne, die sich mit dem Klang des Instruments vermischen. Eine Art singende und sprechende Posaune. In einem anderen Stück hört man nicht nur Posaunenklänge, sondern zwischendurch auch stimmliche Äußerungen. Ein Ächzen, eine Art kurzes Rufen des Spielers. Erstaunlich. Eine ähnliche Technik verwendet auch der zur sogenannten ernsten Musik gerechnete Komponist und Posaunist Vinko Globoka in dem Stück Sequenza 5 für Posaune Solo von Luciano Berio. Globoka benutzt die verschiedensten Techniken des Anblasens und Ansprechens. Deutlich sind auch gelegentlich richtige Wörter zu hören, so das in den Noten vorgeschriebene Wort Why, warum. Die Wahrscheinlichkeit, dass Albert Mangelsdorf diese neuartige Spielweise von Luciano Berio übernommen hat und nicht umgekehrt, ist sehr groß. Denn Berios Sequenza 5 entstand schon 1966. Zu dieser Zeit hörte man von Mangelsdorf noch nichts dergleichen. Neuartige Behandlungsweisen von Musikinstrumenten gab es in der Avantgarde schon vor Berios Sequenza 5. Der amerikanische Komponist John Cage provozierte schon in den 50er Jahren die Musikwelt mit einem besonders ausgestatteten Klavier, dem Prepared Piano. Zur Bereicherung des Klanges werden die Saiten des Klaviers auch gezupft. Durch Dämpfer und Klirreinlagen wird der Klang verfremdet. Der Jazzpianist Karl Berger behandelt sein Instrument ähnlich. Die Saiten werden mit metallenen Gegenständen geschabt, gezupft, beklopft oder mit einem Kamm gestrichen. Soweit der Jazzpianist Karl Berger. Seine spezielle Behandlung des Instruments ist im neuen Jazz allerdings die Ausnahme. Man muss schon suchen, bis man Parallelen bei anderen Pianisten findet. Gelegentlich hat der Jazzpianist Keith Jarrett von dieser Technik Gebrauch gemacht, indem er gleichzeitig die Tasten anschlägt und im Innern des Flügels die Saiten anreißt. Häufiger ist im Jazz die Verwendung sogenannter Cluster, auf Deutsch Tontrauben. Diese Technik ist vom Klavierspiel her zu erklären. Mit der flachen Hand oder dem ganzen Unterarm schlägt der Pianist eine zusammenhängende Tastenreihe auf einmal an. Bei dem Jazzpianisten Cecil Taylor hört sich das dann so an. Ein Cluster ist ein Klanggebilde, das aus vielen engen und engsten Tonschritten entsteht. Die Töne innerhalb des Clusters verschmelzen miteinander. Sie werden als ein einziger Klang wahrgenommen. Die Cluster, die Tontrauben bei Cecil Taylor, bestehen allerdings nicht aus lang ausgehaltenen Klängen, sondern aus kurzen, schneidenden, gehämmerten Tonblöcken. Taylor und andere avantgardistische Jazzpianisten verwenden sie in ihren Improvisationen, aber sie lassen sie meistens sehr bald in rhythmisch gesteuerte Abläufe übergehen. Anders in der avantgardistischen neuen Musik. Dort bleiben Cluster über lange Abschnitte wichtige Teile der Komposition. Etwa in dem 1960 entstandenen Werk Anaklasis von Krzysztof Penderecki. Eng zusammenliegende Klangteppiche, gewoben von den Streichinstrumenten, bewirken einen sehr flächig wirkenden Gesamteindruck. Thank you. Gelegentlich sind es auch besondere Instrumente, die eine neuartige Spielweise herausfordern. Das Cello zum Beispiel. Von Wolfgang Dauner gibt es ein Stück mit dem Titel Collage. Die schwirrende Bogenführung, mit der das Cello behandelt wird, die unbestimmten Tonhöhen, die Glissandi, lassen vermuten, dass auch hier ein Werk der Avantgarde Pate gestanden hat. Etwa das Cellokonzert von Krzysztof Penderecki. Bemerkenswert aber ist, dass im Ensemble von Wolfgang Dauner das Jazz-Feeling durchgehend spürbar bleibt. Soweit einige Spieltechniken in Avantgarde und Jazz. Eine entscheidende Kompositionstechnik in der neuen Musik beruht darauf, dass man den Zufall in die Komposition mit einbezieht. Zur Erklärung dazu nur so viel. Die Musik der 50er Jahre war durch die strengen Regeln serieller Kompositionsweisen gekennzeichnet. Keine Note war dem Zufall oder der Willkür des Komponisten überlassen. Aus diesem Zwang entwickelte sich als Gegensatz die aleatorische Musik. Alea, lateinisch gleich Würfel. So gab Karl-Heinz Stockhausen zu seinem Klavierstück 11 folgende Anweisung. Der Spieler schaut absichtslos auf den Papierbogen und beginnt mit einer zuerst gesehenen Gruppe. Jede Gruppe ist mit jeder der 18 anderen Gruppen verknüpfbar, sodass also auch jede Gruppe mit jeder der 6 Geschwindigkeiten, Grundlautstärken und Anschlagsformen gespielt werden kann. Der Free Jazz, eine um 1960 entstandene Bezeichnung für harmonisch und rhythmisch freies Improvisieren, hätte sicher den Drang zu freiheitlichen musikalischen Ausdrucksformen verspürt, auch ohne dass es ihm die E-Musik Avantgarde vormachte. Doch Einflüsse der neuen avantgardistischen Musik sind hier zumindest nicht auszuschließen. Hier Ornette Coleman mit seinem Plattentitel Free Jazz, aufgenommen 1960. Thank you. Der Jazz öffnete sich dem freien Raum nicht gebundener Töne und den Zufallsaktionen der Mitwirkenden. Gibt es unmittelbare Verschmelzungen zwischen beiden Musikarten? 1958 versuchte der deutsche Komponist Bernd Alois Zimmermann eine Annäherung zwischen Jazz und europäischer Kunstmusik. In der Oper Die Soldaten spielt in einer Wirtshausszene eine Jazzband. Der Jazz spielt hier zwar nur eine nebengeordnete Rolle, tritt nur als Farbtupfer auf, gleichwohl aber hat sich das Manfred-Schof-Quintett, das bei der Uraufführung mitwirkte, seinerseits zu Improvisationen über diese Jazz-Episoden anregen lassen. Seit Anfang der 60er Jahre gibt es eine Mischung zwischen Jazz, klassischer und neuer europäischer Musik, den sogenannten Third Stream, die dritte Strömung. Sie lässt deutliche Annäherungen zwischen Jazz und avantgardistischer E-Musik erkennen. Vom Jazz übernimmt man Lebendigkeit, Drive, den vorwärts treibenden Rhythmus, von der europäischen Musik Formprinzipien, Klangfarbe und das Spiel der Instrumente. Abstractions von Gunter Schuller demonstriert besonders anschaulich die Eigenart dieser musikalischen Mischform. Auffällig sind häufiger Takt- und Tempowechsel, Einschübe von Soloteilen mit oft freier Entfaltungsmöglichkeit des Solisten, Gebrauch von Tonabständen und harmonischen Wendungen, die für den Jazz unüblich sind. Auch der Jazz-Rhythmus wird frei gehandhabt. Von Kritikern wurden Schullers Abstractions als unorganisches Wechselspiel zwischen Jazz-Solisten und auskomponierten Streicherklängen bezeichnet. Dennoch stellen die Abstractions einen bemerkenswerten Versuch dar, die früher für unvereinbar gehaltenen Bereiche Jazz und E-Musik zu verschmelzen. Ein Versuch, der aus anderen herausragt. Die Sendung zum Thema Neue Musik und Jazz. Wir machen jetzt etwas Musik, und zwar singt Ella Fitzgerald What's Going On. Sie hören eine Live-Aufnahme aus dem Santa Monica Civic Auditorium im Jahre 72.